Gnade, die Jesus uns zugewandt, die unsere Schuld und Sünde bedeckt, strömet von Golgatha weit ins Land. Dort hat dein Heiland den Tod geschreckt. Gnade, Gnade, Gnade vergibt dir und reinigt dich. Gottes Gnade bringt die Errettung für dich und mich. Hoffnungslos, trostlos und arm bist du, einsam von kalten Wogen umtost. Dir ist die Hilfe, so greif doch zu. Jesus gibt Zuflucht, gibt echten Trost. Gnade, Gnade, Gnade vergibt dir und reinigt dich. Gottes Gnade bringt die Errettung für dich und mich. Flecken der Sünde tief eingebrannt, was wäscht sie weg, vertilgt diese Spur? Sieh, Jesu Blut wird dir heut genannt, hier ist die Rettung, die Hilfe nur. Gnade, Gnade, Gnade vergibt dir und reinigt dich. Gottes Gnade bringt die Errettung für dich und mich. Jesus, er starb doch an deiner Stadt, darum kann Gott auch dir verzeihen. Nichts anderes macht deine Seele satt, willst du nicht heute begnadigt sein? Gnade, Gnade, Gnade vergibt dir und reinigt dich. Gottes Gnade bringt die Errettung für dich und mich.